dann«, sagte Baumbart, offensichtlich erfreut über ihr Interesse, »aber ausführlich kann ich es jetzt nicht erzählen, nur kurz, denn morgen müssen wir eine Versammlung einberufen und allerlei erledigen. Und vielleicht gehen wir dann auch noch auf Wanderschaft.« »Ziemlich merkwürdige und traurige Geschichte«, begann er nach einer Pause. »Als die Welt jung war und die Wälder wild und weit, da gingen die Ents mit den Entfrauen. Und was für Entmädchen gab es damals! Ach, wie lieblich war Fimbrethil, Birkenreis, die Leichtfüßige, in den Tagen unserer Jugend. Da gingen sie zusammen durchs Land und sie wohnten auch beisammen. Aber unsere Herzen wuchsen auseinander. Die Ents wandten sich den Dingen zu, denen sie in der Welt begegneten, und die Entfrauen hatten andere Dinge im Sinn. Die Ents nämlich liebten die großen Bäume, die wilden Wälder und die Hänge der hohen Berge, und sie tranken aus den Bergbächen und aßen nur solche Früchte, die ihnen die Bäume auf den Weg streuten. Und sie lernten von den Elben und sprachen mit den Bäumen. Die Entfrauen aber wandten sich den geringeren Bäumen zu und den Wiesen im Sonnenschein zu Füßen des Waldes. Im Frühling sahen sie den Schlehdorn im Dickicht blühen, die Kirschbäume und den wilden Apfel. Im Sommer achteten sie auf die grünen Kräuter in den Flusstälern und im Herbst auf die samentragenden Gräser auf den Wiesen. Mit diesen Dingen zu sprechen hatten sie kein Verlangen, doch wollten sie, dass sie gehorchten und taten, was sie ihnen sagten. Sie befahlen den Pflanzen, nach ihren der Entfrauen Wünschen zu wachsen und nach ihrem Belieben Frucht und Blatt zu tragen, denn sie wollten Ordnung, Überfluss und Frieden, womit sie meinten, dass alles da bleiben sollte, wo sie es hingesetzt hatten. So schufen sie Gärten, um darin zu leben. Wir Ents aber wanderten weiter umher und besuchten die Gärten nur hin und wieder. Als dann im Norden die Dunkelheit kam, gingen die Entfrauen über den großen Strom, legten neue Gärten an und bestellten neue Felder, und wir sahen sie noch seltener. Nachdem die Dunkelheit überwunden war, blühte das Land der Entfrauen auf, und ihre Felder standen voller Getreide. Viele Menschen erlernten die Kunst der Entfrauen und hielten sie hoch in Ehren, uns aber kannten sie nur noch aus Sagen, und wir waren ein Geheimnis im Waldesinneren. Doch wir hier sind noch immer da, während alle Gärten der Entfrauen verwüstet sind. Die Menschen nennen sie nun die braunen Lande. Ich weiß noch, wie mich vor langer Zeit, zur Zeit des Krieges zwischen Sauron und den Menschen von jenseits des Meeres, das Verlangen überkam, Fimbrethil wiederzusehen. Sehr schön war sie in meinen Augen noch immer gewesen, als ich sie zuletzt gesehen hatte, wenn auch dem Entmädchen von einst kaum mehr ähnlich, denn die Entfrauen waren gebeugt von ihrer Arbeit und braun gebrannt, das Haar war von der Sonne gebleicht zur Farbe des reifen Weizens, die Wangen waren wie rote Äpfel. Doch ihre Augen waren noch die Augen unserer Art. Wir überschritten den Anduin und kamen in ihr Land. Dort aber fanden wir eine Wüste vor. Alles war verbrannt und entwurzelt, denn der Krieg war darüber hingegangen. Die Entfrauen waren nicht dort. Lange riefen und suchten wir nach ihnen, und jeden, den wir trafen, fragten wir, wo die Entfrauen hingezogen seien. Manche sagten, sie hätten sie nie gesehen. Manche sagten, sie hätten sie nach Westen gehen sehen, andere sagten nach Osten und wieder andere nach Süden. Aber wo wir auch suchten, wir fanden sie nicht. Groß war unser Schmerz. Doch der Urwald rief, und so kehrten wir in ihn zurück. Über viele Jahre hin sind wir immer wieder ausgezogen, um nach den Endfrauen zu suchen, sind weit gewandert und haben sie bei ihren schönen Namen gerufen. Doch mit der Zeit gingen wir seltener fort und nicht mehr so weit. Und jetzt sind die Endfrauen für uns nur noch eine Erinnerung, und unsere Bärte sind lang und grau. Die Elben haben viele Lieder über die Suche der Ents gedichtet, und manche davon haben auch in die Sprachen der Menschen Eingang gefunden. Wir selbst haben keine Lieder darüber gesungen, denn es genügt uns, ihre schönen Namen erklingen zu lassen, wenn wir an die Entfrauen denken. Wir glauben, dass wir sie dereinst wiedersehen werden. Und vielleicht finden wir dann irgendwo ein Land, wo wir beisammen wohnen können, zu ihrer und zu unserer Zufriedenheit. Doch ist geweissagt, dass dies erst sein wird, wenn auch wir alles verloren haben, was wir jetzt besitzen. Denn so wie Sauron einst die Gärten verwüstet hat, so scheint er heute im Begriff, alle Wälder verdorren zu lassen. Elbisches Lied, das davon sprach, oder so wenigstens habe ich es verstanden. Überall am großen Strom wurde es früher gesungen. Ein entisches Lied, wohlgemerkt, war es nie. In unserer Sprache wäre es sehr lang gewesen, aber wir kennen es auswendig und summen es dann und wann. So geht es in eurer Sprache. Der Ent singt: Entfaltet Frühling Blatt um Blatt, steht Buche schon im Saft, schießt auch der Wildbach schnell dahin und hat die Sonne Kraft, macht in der herben Höhenluft wandern wieder Lust. O, sag mir dann, schön ist dein Land und komm an meine Brust. Die Entfrau singt: Bricht Lenz in meine Gärten ein, und ist das Korn gesät, blühen meine Apfelbäume reich, als wie von Schnee verweht, und lösen sich die Schauer ab mit Sonnenschein und Duft, dann komm ich nicht, mich hält es hier in der geliebten Luft. Der Ent: Wenn Sommer alles überkommt, der Mittag golden webt, wenn unterm Blätterdach im Wald der Sämling träumt und lebt, kein besseres Land gibt's auf der Welt als dieses meine hier. O, komm zurück, ich rufe dich, o, komm zurück zu mir. Die Entfrau: Wenn Sommer Frucht und Beere reift und rundlich schwellen lässt, den Halm vergoldet, Ähre füllt und ruft zum Erntefest, wenn Honig quillt und Apfel prallt, weht milder West wie Föhn, ich kann nicht fort, ich bleibe hier, mein Land ist wunderschön. Der Ent singt: Kehrt Winter ein, der wilde Mann, der Hügel schlägt und wallt, der Bäume stürzt, folgt unbestirnt die Nacht dem Tage bald. Im bittern Regen und bei Wind, da schau ich nach dir aus, da ruf ich dich, da möchte ich zu dir nach Haus. Die Entfrau: Wenn Winters Sang und Klang verstummt, das Dunkel niederfällt, der Baum verdorrt, das Licht dahin und tatenlos die Welt, wart ich auf dich und schau nach dir, bis wir uns wiedersehen. Im Regen wollen wir den Weg mitsammen wieder gehen. Und beide singen, mitsammen ziehen wir den Weg, der in den Westen führt, ins Land, das unser beider Herz zur Ruhe bringt und rührt. So geht es, sagte Baumbart. Es ist natürlich elbisch, leichtsinnig, zungenfertig und schnell vorüber. Ich finde es nicht übel, aber die Ents könnten für ihre Seite mehr sagen, wenn sie mehr Zeit hätten. Aber nun will ich aufstehen und ein bisschen schlafen. Wo wollt ihr stehen? Wir legen uns gewöhnlich hin zum Schlafen, sagte Mary. Wir bleiben am besten, wo wir sind. Hinlegen? Zum Schlafen? Sagte Baumbart. Ja, richtig. Hatte ich vergessen. Dieses Lied hat mich an alte Zeiten erinnert. Hab fast geglaubt, ich spreche mit jungen Entings. Ach, dann könnt ihr das Bett haben. Ich stelle mich in den Regen. Gute Nacht. Rasch krochen Mary und Pippin auf das Bett und schmiegten sich ins weiche Gras und Farnkraut. Es war frisch, duftig und warm. Die Lichtgefäße erloschen und der Schimmer von den Bäumen verblasste. Draußen vor dem Torbogen sahen sie den alten Baumhirten stehen, regungslos, die Arme über den Kopf gestreckt. Die Sterne schienen hell auf den Wasserfall, wo er sich über seine Finger und seinen Kopf ergoß und dann in Hunderten von silbernen Tröpfchen zu seinen Füßen herabspritzte. Das Geklimper der Tropfen im Ohr schliefen die Hobbits ein. Schien die Sonne kühl in den weiten Hof und bis auf den Boden der Nische. Hoch am Himmel flogen Wolkenfetzen vor einem scharfen Wind von Osten vorüber. Baumbart war nicht zu sehen. Doch als Mary und Pippin im Becken vor dem Torbogen badeten, hörten sie, wie er summend und singend den Weg zwischen den Bäumen heraufkam. Guten Morgen, Mary und Pippin, dröhnte er, als er sie sah. Ihr schlaft lange. Viele hundert Schritte habe ich heute schon getan. Jetzt trinken wir etwas, und dann gehen wir zum Entting. Er schenkte ihnen zwei Schalen ein, doch diesmal aus einem anderen Krug. Der Trank schmeckte anders als der am letzten Abend, nämlich erdiger und gehaltvoller, sättigend und nahrhaft. Während die Hobbits auf dem Bettrand sitzend tranken und dazu ein paar Krümel Lembas knabberten, weniger aus Hunger als aus dem Vorurteil, dass ein Frühstück nicht aus flüssiger Nahrung allein bestehen könne, stand Baumbart dabei, summte auf Entisch oder Elbisch oder in wer weiß welcher Zunge vor sich hin und schaute zum Himmel hinauf. »Wo ist denn Entting?« fragte Pippin schließlich. »Wie? Entting?« sagte Baumbart und drehte sich zu ihnen um. »Das ist kein Ort. Es ist eine Versammlung von Ents. Etwas, das es heutzutage nicht mehr oft gibt. Aber ich habe schon vielen zugeredet, und eine ganze Menge haben versprochen zu kommen. Wir treffen uns, wo wir uns immer getroffen haben, im Tarntobel, wie er bei den Menschen heißt. Er liegt ein ganzes Stück südlich von hier. Wir müssen vor Mittag dort sein.« Bald machten sie sich auf den Weg. Baumbart trug die Hobbits in den Armen wie am Tag zuvor. Beim Ausgang aus dem Hof wandte er sich nach rechts, setzte mit einem Schritt über den Bach und ging nach Süden, zu Füßen hoher, zerklüfteter Hänge, wo wenig Bäume standen. Über den Hängen sahen die Hobbits Birken- und Ebereschenwäldchen und dahinter dunkel ansteigenden Tannenwald. Bald entfernte sich Baumbart ein wenig von den Berghängen und drang in tiefe Haine vor, in denen die Bäume größer, höher und dicker waren als alle, die die Hobbits je gesehen hatten. Wieder spürten sie ein wenig die gleiche Atemnot wie beim ersten Eintreten in Fangorns Wald, aber sie verging bald. Baumbart sprach nicht mit ihnen, er brummte in tiefem Nachsinnen vor sich hin, doch konnten Merry und Pippin nichts heraushören, das so klang, als seien es Wörter. Bum, bum, ram, bum, burar, bum, bum, dachra, bum, bum, dachra, bum, und so weiter, mit ständigem Wechsel von Klangfarbe und Rhythmus. Dann und wann glaubten sie eine Antwort zu hören, einen Summ- oder Schwebeton, der aus dem Boden, von den Zweigen über ihnen oder vielleicht auch von den Baumstämmen zu kommen schien. Doch Baumbart blieb nicht stehen und wandte den Kopf nicht nach links oder rechts. So hatten sie eine lange Strecke zurückgelegt. Pippin hatte die Endschritte mitzuzählen versucht, aber bei etwa 3000 den Faden verloren, als Baumbart das Tempo verlangsamte. Plötzlich blieb er stehen, setzte die Hobbits ab und legte die Hände zu einem Sprachrohr gekrümmt an den Mund. Dann blies er oder rief er durch sie hindurch. Ein mächtiges Hum, Hom, wie auf einem tiefen Horn geblasen, dröhnte in den Wald hinaus und schien von den Bäumen wiederzuhallen. Von weit her kam aus mehreren Richtungen ein ähnliches Hum, Hom, Hum, das kein Echo, sondern eine Antwort war. Nun hob Baumbart sich Merry und Pippin auf die Schultern und ging weiter, ab und zu den Ruf wiederholend, und jedes Mal klangen die Antworten lauter und näher. So kamen sie schließlich zu einer, wie es schien, undurchdringlichen Wand von dunklen, immergrünen Bäumen. Bäumen von einer Art, wie die Hobbits sie noch nie gesehen hatten. Sie verzweigten sich gleich über den Wurzeln und waren dicht und dunkel schimmernd belaubt wie dornlose Stechpalmen, und die Zweige trugen viele steif aufrecht stehende Blütenähren mit großen, olivgrün glänzenden Knospen. Nach links an dieser riesigen Hecke entlang kam Baumbart mit wenigen Schritten zu einer schmalen Öffnung. Ein ausgetretener Pfad führte hinein und tauchte jäh einen langen Steilhang hinunter. Die Hobbits sahen, dass sie in eine große Waldschlucht hinabstiegen, die fast wie eine Schale rund war, sehr breit und tief, und am oberen Rand von der dunklen, immergrünen Hecke umgeben. Auf dem Grund war der Boden eben und grasig, und bis auf drei sehr hohe und schöne Weißbirken standen dort keine Bäume. Noch zwei andere Wege führten in den Tobel hinab, der eine von Westen, der andere von Osten. Schon da. Andere stiegen gerade die Wege herunter, manche auf dem Weg hinter Baumbart. Als sie näher kamen, staunten die Hobbits. Sie hatten erwartet, dass die anderen Ents Baumbart etwa so ähnlich sehen würden wie ein Hobbit dem anderen, wenigstens in den Augen eines Fremden. Doch zu ihrer Überraschung war dem nicht so. Die Ents waren voneinander so verschieden, wie nur Bäume von Bäumen verschieden sein können. Bald so, wie ein Baum vom anderen gleichen Namens, aber von ganz anderem Wuchs und Werdegang, bald so wie eine Baumart von der anderen, wie Birke von Buche oder Eiche von Tanne. Einige Ents waren ältere Herren, bärtig und knorrig, wie gesunde, aber uralte Bäume, doch schien keiner so alt zu sein wie Baumbart. Andere waren große, starke Männer, gut gewachsen und mit glatter Haut, wie Waldbäume in voller Reife. Aber junge Ents, Schößlinge, sah man nicht. Insgesamt standen etwa 2 Dutzend auf der weiten Grasfläche in der Schlucht, und ebenso viele waren noch im Anmarsch. Zuerst fiel den Hobbits vor allem die Mannigfaltigkeit ins Auge, die vielerlei Formen und Farben, die Unterschiede in Größe und Dicke, Arm- und Beinlänge, und in der Zahl der Zehen und Finger, sie schwankte zwischen 3 und 9. Einige schienen mit Baumbart verwandt zu sein und erinnerten an Buchen oder Eichen. Aber viele waren von ganz anderer Art. Manche ließen an Kastanien denken, braunhäutige Burschen mit breiten, spreizfingrigen Händen und kurzen, dicken Beinen. Manche an Eschen, hoch und gerade gewachsene Grauhäuter mit vielen Fingern und langen Beinen. Manche an Tannen, die größten, und manche an Birken, Ebereschen und Linden. Doch als die Ents alle um Baumbart versammelt standen, die Köpfe leicht geneigt, mit ihren klangvollen Stimmen langsam und melodisch vor sich hin murmelnd und die Fremden lange und eindringlich musterten, da sahen die Hobbits, dass sie alle von der gleichen Sippe waren, denn alle hatten sie die gleichen Augen. Nicht bei jedem so alt und tiefgründig wie bei Baumbart, aber immer mit dem gleichen, geruhsamen, beharrlichen und nachdenklichen Ausdruck und mit dem gleichen grünen Flackern. Sobald sie alle in einem weiten Kreis um Baumbart versammelt waren, begann ein sehr eigenartiges Gespräch, dem die Hobbits nicht folgen konnten. Die Ents murmelten langsam vor sich hin, und einer nach dem anderen stimmte mit ein, bis sie alle im gleichen Rhythmus waren, einem lang gedehnten, an- und abschwellenden Sprechgesang, der bald auf der einen Seite des Kreises, bald auf der anderen dröhnend laut wurde oder abklang. Obwohl er keine Wörter heraushören, geschweige denn verstehen konnte, er nahm an, sie sprachen Entisch, fand Pippin den Klang zuerst sehr einschmeichelnd, aber allmählich schwand seine Aufmerksamkeit. Als die Sänger nach einer ganzen Weile noch keine Anzeichen dafür erkennen ließen, dass sie nun bald fertig würden, fragte er sich, ob sie in ihrer unhastigen Sprache wohl schon weiter als bis zum »Guten Morgen« gekommen sein könnten. Oder, sofern Baumbart die Anwesenden namentlich aufriefe, wie viele Tage es wohl dauern würde, bis sie alle ihren Namen gesungen hätten. »Ich wüsste gern, wie man auf Entisch Ja oder Nein sagt«, dachte er und gähnte. Baumbart merkte es sofort. »Ja, mein Freund Pippin«, sagte er, und die Ents hörten alle zu singen auf. »Ihr seid ja ein hastiges Volk, das hab ich vergessen, und es ist ohnehin ermüdend, Reden anzuhören, die man nicht versteht. Ihr könnt nun absitzen. Ich habe den versammelten Ents eure Namen gesagt, und sie haben euch gesehen und mir zugestimmt, dass ihr keine Orks seid und dass den alten Listen eine neue Zeile hinzugefügt werden muss. Weiter sind wir noch nicht gekommen. Doch für ein Endding sind das schon sehr rasche Beschlüsse. Du und Merry, ihr könnt euch in der Schlucht umsehen, wenn ihr wollt. Drüben am Nordhang ist eine Quelle mit gutem Wasser, wenn ihr eine Erfrischung braucht. Es sind noch ein paar Worte zu sagen, bevor das Ting richtig anfängt. Ich komme dann und erzähle euch, wie alles läuft.« Er setzte die Hobbits ab. Bevor sie davongingen, machten sie eine tiefe Verbeugung. Dieses Kunststück schien die Ents ungemein zu erheitern, nach dem Ton ihres Gemurmels und dem Flackern ihrer Augen zu urteilen. Aber dann fingen sie wieder an, geschäftig zu brummen. Merry und Pippin stiegen den Weg hinauf, der von Westen kam, und schauten durch die Öffnung in der großen Hecke hinaus. Lange bewaldete Hänge stiegen vom Rand der Schlucht auf, und weit dahinter, über den Tannenwäldern, auf den entferntesten Hügelkämmen, ragte weiß und scharf umrissen ein Berggipfel in die Höhe. Nach Süden hin, zur Linken, sahen sie den Wald in die graue Ferne abfallen. Ganz weit hinten, dort, wo Merry die Ebenen von Rohan vermutete, war ein blasser grüner Schimmer zu erkennen. »Isengard sein«, sagte Pippin. »Ich weiß nicht genau, wo wir sind«, sagte Merry, »aber der Gipfel dort ist wahrscheinlich der Methedras, und soweit ich mich erinnere, liegt der Ring von Isengard an einer Gabelung oder einer tiefen Kluft am Ende des Gebirges. Vermutlich ist es dort, hinter diesem hohen Kamm. Es scheint etwas Rauch oder ein Dunst darüber zu hängen. Links von dem Gipfel. Meinst du nicht auch?« »Wie ist denn Isengard überhaupt?« sagte Pippin. »Ich möchte wissen, was die Ents da machen können.« »Das wüsste ich auch gern«, sagte Merry. »Isengard ist sowas wie ein Ring von Felsen oder Bergen, glaube ich. Innen flach und mit einer Insel oder Felssäule in der Mitte, dem Orthanc. Darin hat Saruman seinen Turm. In dem Felsring, der es umgibt, ist ein Tor, oder vielleicht auch mehr als eines. Und ich glaube, ein Bach fließt hindurch. Er kommt aus den Bergen und fließt weiter, durch die Pforte von Rohan. Man sollte meinen, es ist kein Ort, wo die Ents viel ausrichten können. Aber mir schwant so allerlei bei diesen Ents. Irgendwie glaube ich nicht, dass sie ganz so harmlos und, na ja, drollig sind, wie sie uns vorkommen. Sie wirken langsam, verschroben, geduldig und fast ein bisschen trübsinnig, aber ich glaube, sie könnten aufgerüttelt werden. Wenn das geschieht, möchte ich nicht auf der anderen Seite stehen. »Ja, leuchtet mir ein«, sagte Pippin. »Das könnte sein, wie wenn aus einem geruhsam wiederkäuenden Rind ein wütender Stier wird, und zwar ganz plötzlich. Aber ob es Baumbart gelingen wird, sie aufzurütteln? Sicherlich versucht er, so gut er kann. Aber sie lassen sich nicht gern aufrütteln. Baumbart selbst hat sich gestern Abend aufgeregt, und dann hat er es gleich wieder heruntergeschluckt.« Die Hobbits kehrten um. Noch immer brummten die Stimmen der Ents in der Ratsrunde, bald anschwellend, bald verebbend. Die Sonne war nun so hoch gestiegen, dass sie über die Hecke hereinschien. Ihre Strahlen fielen auf die Wipfel der Birken und erhellten die Nordseite der Schlucht mit einem kühlen, gelben Licht. Dort sahen sie einen kleinen, glitzernden Quell. Unter den immergrünen Bäumen gingen sie am Rand der großen Schale entlang. Wie angenehm, wieder einmal kühles Gras an den Zehen zu spüren und nicht in Eile zu sein, und stiegen zu dem sprudelnden Wasser hinab. Sie tranken ein wenig von dem klaren, kalten Nass, setzten sich auf einen bemoosten Stein und schauten zu, wie die Sonnenflecken im Gras und die Schatten der Wolken über den Grund der Schlucht zogen. Das Gemurmel der Ents ging weiter. Ein überaus seltsamer, entrückter Ort schien dies zu sein, außerhalb ihrer Welt und fern von allem, was sie kannten. Eine große Sehnsucht überkam sie nach den Gesichtern und den Stimmen ihrer Gefährten, besonders nach Frodo und Sam und nach Streit. Pause zu machen, und ihr Gesang verstummte. Als die Hobbits aufblickten, sahen sie Baumbart mit einem anderen End auf sich zukommen. »Hm, da bin ich wieder«, sagte er. »Werdet schon müde, wie? Oder ungeduldig? Na, leider müsst ihr noch ein bisschen warten. Mit dem ersten Schritt sind wir nun fertig. Aber ich muss alles noch mal denen erklären, die weit von hier oder weit von Isengard wohnen. Und denen, mit denen ich vor dem Ting noch nicht sprechen konnte. Und dann werden wir beschließen müssen, was wir tun wollen. Immerhin, einen Beschluss zu fassen, dauert bei den Ents nicht so lange wie das Besprechen all der Umstände und Ereignisse, über die sie sich klar werden wollen. Trotzdem, es lässt sich nicht leugnen, dass wir noch einige Zeit hierbleiben müssen. 2, 3 Tage, höchstwahrscheinlich. Darum habe ich einen Begleiter für euch mitgebracht. Er hat ein Endhaus hier in der Nähe. Bregalat heißt er mit seinem elbischen Namen. Er sagt, er hat sich schon entschlossen und braucht nicht länger bei dem Ting zu bleiben. Wenn es unter uns einen hastigen End gibt, dann ist er es. Ihr müsstet euch gut vertragen. Auf Wiedersehen. Damit verließ er sie. Bregalat stand eine Weile vor ihnen und betrachtete sie feierlich. Und sie schauten ihn an und waren sehr gespannt, wann er die ersten Anzeichen von Hastigkeit verraten würde. Er war hochgewachsen und schien einer der jüngeren Ents zu sein. An Armen und Beinen hatte er glatte, glänzende Haut. Seine Lippen waren rötlich, das Haar grau-grün. Er konnte sich hin und her biegen, wie ein schlanker Baum im Wind. Als er schließlich den Mund aufmachte, sprach er mit hallender Stimme, aber heller und höher als Baumbart. Freunde, gehen wir ein Stückchen«, sagte er. »Also, ich bin Bregalat, das heißt so viel wie Flinkbaum in eurer Sprache. Aber das ist natürlich nur mein Spitzname. So nennt man mich, seit ich mal einem älteren Herrn eine Frage mit Ja beantwortet habe, bevor er sie ganz ausgesprochen hatte. Auch trinken kann ich so schnell, dass ich schon fertig bin, wenn andere sich erst die Bärte befeuchten. Kommt!« Er streckte die 2 schlanken Arme hinunter und gab den Hobbits je eine seiner langfingerigen Hände. Den ganzen Tag liefen sie singend und scherzend mit ihm im Wald herum. Flinkbaum lachte viel. Er lachte, wenn die Sonne hinter einer Wolke hervorkam. Er lachte, wenn sie an einem Baum oder einer Quelle standen. Dann bückte er sich und bespritzte sich von Kopf bis Fuß mit Wasser. Und manchmal lachte er über ein Geräusch oder Gewisper in den Bäumen. Immer wenn er eine Eberesche sah, blieb er ein Weilchen stehen, streckte die Arme nach ihr aus, sang und wiegte sich dabei im Takt. Abends nahm er sie mit zu seinem Endhaus. Es bestand nur aus einem bemoosten Stein auf dem Rasen unter einem grünen Steilhang. Ebereschen wuchsen in einem Kreis ringsherum, und wie in allen Endhäusern gab es fließendes Wasser, eine Quelle, die aus dem Hang hervorsprudelte. Sie sprachen noch eine Weile, während die Dunkelheit sich über den Wald legte. Von nicht weit her schallten noch immer die Ratsgesänge der Ents herüber. Doch klangen sie nun tiefer und nicht mehr so gemächlich, und hin und wieder schwoll eine mächtige Stimme laut an und beschleunigte den Takt, während die anderen verstummten. Bregalat aber sprach mit den Hobbits leise, fast flüsternd und in ihrer Sprache. Und sie erfuhren, dass er zu Borgenhauts Sippe gehörte und dass das Land, wo sie gewohnt hatten, verwüstet worden war. Damit schien den Hobbits seine Hastigkeit hinreichend erklärt, zumindest in allem, was die Orks betraf.